einer Abstimmung hat sich der Volkskongress in Moskau heute Abend durchringen können. Dann hat er sich ermattet auf morgen vertagt. Offensichtlich fallen den knapp 2000 Volksdeputierten die Entscheidungen schwer, die von ihnen abverlangt werden. Sie haben heute, von wenigen Minuten am Morgen und der einen Stunde von soeben abgesehen, hinter verschlossenen Türen, in Gruppen, unter und zwischen den Republiken Vorschläge beraten, die der politischen Struktur einer Übergangszeit angemessen sein sollen. Dabei hatte es Komplikationen durch die Delegierten Russlands gegeben, die sich in den bisherigen Vorlagen vernachlässigt vorkamen. Die brachten alternative Vorschläge ein. Die einzige Abstimmung heute Abend ergab mit 1200 gegen 275 Stimmen bei über 400 Enthaltungen eine Mehrheit für den Abschluss eines Unionsvertrages für eine Übergangszeit, das heißt bis zur Schaffung neuer politischer und staatlicher Strukturen. Das entspricht einer 7-Punkte-Vereinbarung, die zwischen 10 Republiken und Gorbatschow am vergangenen Wochenende getroffen und vom Präsidenten Kasachstans Nursultan Nazarbayev am Montag im Volkskongress vorgetragen worden war. Außer dem Vorschlag einer Union enthält der Plan die Anregung einer Wirtschaftsgemeinschaft und die Schaffung von Gremien zur Ausarbeitung einer Verfassung und politischen Strukturen sowie die Anregung, die Sowjetunion bis zur endgültigen Regelung und zu neuen Wahlen durch einen Staatsrat mit dem Präsidenten an der Spitze und Vertretern der Union zu bilden. Vorgesehen ist darin auch eine einheitliche Armee. Der zweite Punkt, den die Volksdeputierten zu entscheiden haben, betrifft eben diese Körperschaften, also auch eine personelle Neubildung des obersten Sowjets als Gesetzgebungsorgan und die Zusammensetzung des Staatsrates. Im dritten Punkt geht es um eine Deklaration des Volkskongresses über die Menschen- und Freiheitsrechte, ein Punkt, der kaum noch Probleme bereiten wird. In der abendlichen Debatte verglich der orthodoxe Obrist Viktor Alksniz, diesmal allerdings in Zivilkleidung, die Debatte des Volkskongresses mit der konstituierenden Versammlung von Januar 1918. Ein gefährlicher Vergleich, weil jene von den Bolschewisten mit Terror und Morden aufgelöst wurde, als sie mit ihren Vorschlägen nicht durchkamen. Und die Bolschewisten hatten in freien Wahlen nur ein Viertel der Sitze gewonnen. Alksniz erntete aus dem Saal auch entsprechende Kritik. Der Leningrader Oberbürgermeister Sobchak plädierte für die baldige Bildung einer Union und ergab sich überzeugt, dass sie früher oder später wieder zusammenwachse. Sobchak steht den Unabhängigkeitsabsichten einiger Republiken skeptisch gegenüber. Bald werde dort die volle Wucht der Probleme die Frage aufwerfen, wer die Menschen in jenen Republiken ernähre. In Moskau hat heute Abend die Agentur Interfax verbreitet, dass Michail Gorbatschow in der Sitzung des Obersten Sowjets am 17. September vorschlagen werde, seinen langjährigen Freund und Berater Alexander Jakowljew zum Vizepräsidenten zu ernennen. Ein entsprechender Vorschlag war bereits in der Sitzung des Obersten Sowjets in der vergangenen Woche unterbreitet worden. Nicht bestätigt ist bisher die Information aus mehreren Quellen, so auch aus der Umgebung von Präsident Jelzin, dass Gorbatschow beabsichtige, unmittelbar nach dem Ende des Volksdeputiertenkongresses per Ukas die Entlassung der drei baltischen Staaten aus der Sowjetunion zu verkünden. In Vilna hat der litauische Präsident Landsbergis mittlerweile erklärt, dass sich Litauen an keiner irgend gearteten Union mit den anderen Republiken beteiligen werde, auch nicht an einer Wirtschaftsunion. Der heftig entbrannte Streit zwischen den Koalitions- und Oppositionsparteien um die Person und Rolle des verstorbenen CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß und seine Verbindungen zu Stasi-Oberst Alexander Schalk-Gulatkowski, dem Devisenbeschaffer und Ex-Staatssekretär im ehemaligen DDR-Außenhandelsministerium, soll nach dem Willen aller Parlamentarier die weitere Arbeit im sogenannten Schalk-Untersuchungsausschuss nicht weiter belasten. Nach den Worten des Vorsitzenden, des CDU-Politikers Horst Eilmann, habe die Zuspitzung des politischen Streits in der Sommerpause auch die Ausschussmitglieder betroffen gemacht. Wenn sich in dem Gremium nur gezänkt widerspiegle, könnte man darauf verzichten und künftig einen ständigen Ausschuss zur Diffamierung und Bekämpfung des politischen Gegners einrichten, mahnte Eilmann. Ich hatte den Eindruck, dass diese Zuspitzung des parteipolitischen Streits innerhalb der Ausschussmitglieder zu einer gewissen Ernüchterung geführt hat und dass man die Gefahr allseits erkannt hat, dass dieser Ausschuss seine Aufgabe verfehlt, wenn er sich, wie mancher Ausschuss auch schon früher, zu sehr in parteipolitischen Auseinandersetzungen verliert. Die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere in den neuen Bundesländern, erwarten eine nüchterne, sachliche Aufklärung des Sachverhalts. Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Axel Dernitz, SPD, der die Auffassung des CDU-Politikers Eilmann bekräftigte, fügte dann hinzu, Den Politikern sollte in Sachen Schalk kein Maulkorb verordnet werden, aber es dürfe eben nicht vergessen werden, dass der Ausschuss über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg die Aufgabe habe, die Aktivitäten des Stasi-Oberst und Ex-Leiters der Devisenbeschaffungsquelle kommerzielle Koordination aufzuklären. Doch der Ausschuss konnte heute wenig, wenn nicht gar nichts dazu beitragen. Denn unter Hinweis auf die Bestimmungen des Einigungsvertrages versagte das Bonner Innenministerium die Herausgabe der Akten, die in der sogenannten Gauck-Behörde über den Bereich kommerzielle Koordination und Schalk und seine Verbindungen vorhanden sind. Auch Behördenleiter Joachim Gauck, der Sonderbeauftragte der Bundesregierung zur Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit, der also nicht dem Bundesinnenministerium unterstellt ist, erhielt nur eine begrenzte Aussagegenehmigung. Er durfte keinerlei personenbezogene Angaben über das von Schalk geleitete internationale Firmenimperium KUKU machen. Der Ausschussvorsitzende Eilmann, CDU, und auch sein Stellvertreter Wernitz, SPD, verlangten heute öffentlich, dass der Ausschuss die Unterlagen der Gauck-Behörde erhalten müsse, denn ohne Zugang zu diesen Akten könne der Untersuchungsauftrag nicht seriös erfüllt werden. Horst Eilmann zeigte sich dabei aber davon überzeugt, dass den Parlamentariern dieses Einsichtsrecht spätestens im Stasi-Aktengesetz eingeräumt werde. Zunächst will sich der Ausschuss deshalb in seiner Arbeit vor allem auf die Vermittlerrolle des Stasi-Oberst Schalk zwischen den Regierungen in Bonn und Ost-Berlin konzentrieren. Deshalb wurden heute Bundeskanzler Kohl, der CSU-Finanzminister Weigel, der bayerische Ministerpräsident Streibel und der letzte DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière als Zeugen benannt. Während der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Konrad Porzner, am 18. September als Zeuge darüber Auskunft geben soll, welche Rolle der BND gespielt hat, muss der Betroffene, der Stasi-Oberst Schalk, am 25. September früher als erwartet vor den Ausschuss. Die Teilnehmer an der heutigen CDU-Krisenkonferenz beim Parteivorsitzenden und Bundeskanzler Helmut Kohl gaben sich nach dem Treffen ungewöhnlich zugeknüpft. Das mag mit der vereinbarten Vertraulichkeit zusammenhängen, näher liegt aber die Vermutung, dass die Differenzen zwischen CDU West und CDU Ost noch nicht ausgeräumt sind. Die Unterschriften unter das amerikanisch-sowjetische Abkommen zur Verringerung der Interkontinentalraketen und Atomwaffen sind erst wenige Wochen alt, da wird eine neue Verhandlungsrunde vorgeschlagen mit dem Ziel eines drastischen Abbaus der Atomwaffenarsenale. Bis auf 10% könnten die Bestände reduziert werden, heißt es in einer heute veröffentlichten Studie der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Washington. Begründung: die Veränderungen in der Sowjetunion. Gunnar Schulz-Burke mit dem Echo auf die Vorschläge. Von der sogenannten Friedensdividende war in Washington selbst kurz nach Ende des Golfkrieges so gut wie keine Rede mehr. Im Gegenteil, konservative Politiker in beiden Parteien waren gar der Ansicht, lokale Konflikte wie der im Nahen Osten ließen eine Reduzierung des Verteidigungshaushalts für die kommenden Jahre gar nicht zu. Diese Meinung wird allerdings seit den dramatischen Veränderungen in der USSR immer unpopulärer. Auch wenn sich die Bush-Regierung wie üblich auf den Standpunkt stellt, man wolle erst mal abwarten, was noch passieren wird, der Druck, sich recht bald auf neue Gegebenheiten einzustellen, nimmt rapide zu. Die Nationale Akademie der Wissenschaften in Washington fordert, dass die USA und die USSR sich nicht auf dem START-Vertrag ausruhen, sondern schleunigst neue Verhandlungen aufnehmen sollten. Die Vereinigung renommierter Hochschullehrer ist der Ansicht, beide Seiten können ihre strategischen Atomwaffen auf 3.000 bis 4.000 Sprengköpfe reduzieren. Ein Fernziel seien gar 1.000 Sprengköpfe, das wären 10% des jetzigen Bestandes. Dazu müsste man aber auch die anderen Atommächte Frankreich, Großbritannien und China mit in die Verhandlungen einbeziehen. Die Wissenschaftler fordern außerdem, dass die atomaren Kurzstreckenwaffen in Europa drastisch reduziert, wenn nicht gar völlig abgebaut werden. Die Studie wird bei vielen Abgeordneten im Kongress auf ein positives Echo stoßen. In der vergangenen Woche hatte der Vorsitzende des Streitkräfteausschusses im Repräsentantenhaus, der Demokrat Les Espin, gefordert, 1 Milliarde Dollar Soforthilfe für die USSR aus dem Verteidigungshaushalt zu nehmen. Auch wenn Pentagon-Chef Cheney sofort dagegen stimmte, die Botschaft wurde verstanden. Die Bush-Regierung muss sich um ein neues Verteidigungskonzept kümmern. Der Druck wird umso größer, je näher der Präsidentschaftswahlkampf rückt. Einen Vorgeschmack auf das, was ihn erwartet, konnte Präsident Bush am vergangenen Wochenende mitbekommen. Fast 300.000 Menschen demonstrierten in Washington für eine bessere Gesundheitsvorsorge, mehr Lehrer und mehr Arbeitslosengeld. Die Mittel, so die Kritiker, könnten leicht aus dem Verteidigungsbudget abgezweigt werden. 291 Milliarden Dollar für das kommende Haushaltsjahr, meinen Sie, seien aufgrund der neuen Weltlage entschieden zu hoch. Chinesische Experten im Pentagon sind dabei, Analysen über eine neue Sowjetunion zu erstellen. Man geht davon aus, dass die 4,5 Millionen Soldaten demnächst von einer kleineren Berufsarmee abgelöst werden. Es wird sogar spekuliert, dass unabhängige Republiken vollständig auf Atomwaffen verzichten möchten. Diese ersten vagen Vermutungen innerhalb des Pentagon haben außerhalb des Ministeriums bereits zu einer Reihe von Fragen geführt. Der Verteidigungsexperte und ehemalige Pentagon-Berater William Kaufmann meinte gegenüber der New York Times, die USA könnten ihre Flugzeugträgerflotte von derzeit 12 Schiffen auf 6 reduzieren. Ebenso sollte man die Unterseebootflotte der Seewolf-Klasse einmotten. Sie war für einen Verteidigungskrieg im arktischen Meer für den Fall gebaut worden, dass es zu einem dritten Weltkrieg mit der UdSSR kommen würde. Und das Stealth-Bomber-Programm sollte ebenfalls überdacht werden. Luftwaffe und Marine müssten sich mit jeweils eigenen Versionen den Verteidigungshaushalt strapazieren. Regionale Konflikte wie der Golfkrieg verlangen insgesamt eine völlig andere Verteidigungsstrategie. Und solche Auseinandersetzungen seien wahrscheinlicher als Weltkriege. Progressive US-Politiker drängen denn auch auf Eile. Sonst, so meinen sie, werden wir demnächst gegen uns selbst ein Wettrüsten veranstalten. Der Prozess gegen den ehemaligen Machthaber Panamas, General Manuel Noriega in Miami, ist in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Da wurde im Dezember 1989 ein Haftbefehl durch die US-Armee vollstreckt, das kleine mittelamerikanische Land vorübergehend teilweise besetzt. Und das alles nur, weil Noriega in Drogenhandel und Schmuggel verwickelt war. Wie man Angaben aus der amerikanischen Antidrogenbehörde glauben, kommt inzwischen wieder genauso viel Rauschgift über Panama in die USA wie zu Noriegas Zeiten, womit die Aktion Just Cause ein Schlag ins Wasser gewesen wäre. Kai Schlüter, zum Deputierten in Moskau beschlossen wurde, verdient sicher die Bezeichnung historisch. Eine Epoche wurde per Abstimmung beendet. Die Sowjetunion in ihrer alten Form besteht nicht mehr. Neue Machtorgane sollen für eine Übergangszeit die Geschicke regeln, bis ein Staatenbund auf der Grundlage eines neuen Unionsvertrages entstanden ist. Zu der entscheidenden Sitzung des Kongresses, der sich damit de facto selber abgeschafft hat, nun aus Moskau Klaus Kunze. Ich hoffe, sagte Präsident Gorbatschow in einem kurzen Schlusswort, dass die Ergebnisse des Volkskongresses auch von der übrigen Welt mit Genugtuung aufgenommen werden. Wir fühlen uns jetzt mehr denn je als Teil der Weltgemeinschaft. Den einstweiligen letzten Schritt in diese Richtung setzten die Deputierten zum Abschluss des außerordentlichen Kongresses mit einer Menschenrechtsdeklaration. Recht auf Streik, Bildung, Unantastbarkeit der Wohnung, Wahrung des Briefgeheimnisses, Recht auf Kündigung und Arbeitsplatzwechsel, Freizügigkeit. Alles in der Sowjetunion bis heute bei weitem nicht selbstverständlich. Zwischenruf zum Beispiel aus den Deputiertenreihen: In der Usbekischen Republik gäbe es bis jetzt kein Recht auf Kundgebungen und Demonstrationen. Dann muss dort das Gesetz geändert werden, rät Gorbatschow. Und dem Beobachter der Tagung bleibt dann wieder nur anzumerken, dass den Republiken das Recht zusteht, zentral für die Union geltende Gesetze zugunsten eigener Gesetze zurückzustellen. Also könnten die Dinge in Usbekistan bleiben, wie sie sind. Die im Plenum wie in den Arbeitsgruppen während der drei vergangenen Tage heiß umstrittenen Formulierungen über die zentralen Machtorgane wurden heute Vormittag plötzlich ohne Aussprache mit den erforderlichen Mehrheiten verabschiedet. Diese Neuerungen resultieren teils aus den Erfahrungen des Putsches, zum anderen aus dem Souveränitätsanspruch der zur Zusammenarbeit gewählten Republiken. Auf das Konto Putscherfahrung geht die Abschaffung des Vizepräsidentenamtes. Janajew hatte seine Machtausstattung bekanntlich zur Legalisierung des Umsturzes zu nutzen versucht. In die Lücke tritt nun ein Vertreter des neu geschaffenen Staatsrates. Und mit diesem Staatsrat setzen sich bereits die Republikinteressen in Praxis um. Er besteht aus den Präsidenten bzw. höchsten Repräsentanten einer jeden Republik. Das werden von den ehemals 15 nun voraussichtlich 10 sein. Der Staatsrat arbeitet gemeinsam mit dem Präsidenten in Fragen der wirtschaftlichen Kooperation, der Sicherheit und der Außenpolitik. Abstimmung ist geboten, ohne Staatsrat sind Gorbatschow die Hände gebunden. In einer Übergangsphase muss einschränkend hinzugefügt werden. Denn alle die Staatsorgane betreffenden Beschlüsse des Volkskongresses verstehen sich als geltend, bis neue endgültige Strukturen das Miteinander der souveränen Republiken festlegen werden. Bis dahin wird der oberste Sowjet mit höchster gesetzgebender Macht ausgestattet. Überhaupt sind diesem Organ die meisten offen gebliebenen Fragen zugeschoben worden. so unter anderem über die Aufgaben des Generalstaatsanwaltes zu befinden, aber auch über die heikle Frage, ob Lenin aus dem Moskauer Mausoleum genommen nach Leningrad-Petersburg umgebettet werden soll. Dieser oberste Sowjet wird künftig aus zwei Kammern bestehen. Die Unionsvertretung bleibt, sie darf Gesetze ausarbeiten und Beschlüsse fassen. Dann muss die zweite Kammer zustimmen, in der die Republiken das Wort haben. Sie ist neu, setzt sich aus jeweils 20 Vertretern pro Republik zusammen. Den autonomen Einheiten werden ebenfalls Plätze eingeräumt. So kommt unter anderem Russland in diesem Rat der Republiken auf 52 Sitze. Am 2. Oktober wird der oberste Sowjet erstmals in neuer Zusammensetzung tagen. Was in der Sowjetunion letztendlich durch politische Entscheidungen von innen heraus bewerkstelligt wurde, die Umwandlung eines ehemals zentralistischen Staates, kann im Falle des Vielvölkerstaates Jugoslawien wohl nur noch durch von außen geschaffene Fakten erreicht werden.